Fenster deko. Das brauchst du. Getrocknete Blätter von verschiedenen Bäumen. Schere und transparente Klebefolie. Kreativität, Fantasie und Originalität. Anleitung. Suchen Sie sich das Motiv aus, das Sie aus Blättern anfertigen wollen. Nehmen Sie ein Stück transparente Klebefolie. Das Stück soll etwas breiter als das größte Blatt sein und doppelt so lang. Das Stück Klebefolie zur Mitte falten. Entfernen Sie die Schutzfolie auf der einen Hälfte der Klebefolie und legen Sie die Blätter dem Muster nach vorsichtig darauf. Die andere Hälfte der Schutzfolie wegziehen und die Folie auf das Blattmotiv kleben. Von beiden Seiten saft drücken. Mit der Rückseite eines Bleistifts sorgfältig auf den Rand pressen, um es zusammenzukleben. Dabei so wenig wie möglich auf die Blätter kommen. Die Folie 1/2 cm vom Rand abschneiden. Mit dieser Idee bereitest du einem lieben Menschen große Freude.